Herrlich ist das Leben, Gott hat's mir vergeben. Er hat mich erlöst aus der Vergangenheit. Jeder soll es wissen, er hat mich befreit. Hell ist meine Zukunft alle Zeit. Wunderbar, mit Jesus zu gehen. Wunderbar, mit Jesus nur zu gehen. Glücklich ist mein Leben alle Zeit, weil die Schuld vergeben, das ist Herrlichkeit. Fort sind alle Fragen und die alten Plagen, Sinn versenkt ganz tief in die Vergessenheit. Herrlich ist mein Leben, denn die Last ist hin, und nun hat das Leben einen Sinn. Wunderbar, mit Jesus zu gehen. Wunderbar, mit Jesus nur zu gehen. Glücklich ist mein Leben alle Zeit, weil die Schuld vergeben, das ist Herrlichkeit.